Abschnitt 1 aus David Copperfield, Band 3. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt, 13. Kapitel, Die Folgen meines Entschlusses, Teil 1. Als ich die Verfolgung des Burschen aufgab und nach Greenwich aufbrach, mochte ich wohl in Gedanken haben, den ganzen Weg nach Dover zu laufen. Darüber kam ich jedoch bald ins Klare, denn ich musste in Kent Road vor einem kleinen Hause mit einem kleinen Teiche davor und in der Mitte mit einer großen lächerlichen Bildsäule, die in eine Muschel blies, stehen bleiben. Hier setzte ich mich auf eine Türstufe, ganz erschöpft von den gemachten Anstrengungen und fast ohne den nötigen Atem, um den Verlust meines Koffers und meiner halben Guinee zu beweinen. Es war um diese Zeit dunkel geworden, ich hörte die Uhren 10 schlagen, als ich da saß. Aber es war zum Glück eine Sommernacht und schönes Wetter. Als ich wieder zu Atem gekommen war und ein Gefühl fast wie Ersticken aus der Kehle losgeworden war, stand ich auf und ging weiter. Mitten in meinem Schmerz dachte ich nicht im Mindesten daran, umzukehren. Aber der Umstand, dass ich nur 3,5 Pence besaß, und es war wunderbar genug, dass ich sie an einem Sonnabendabend in der Tasche hatte, beunruhigte mich dessen ungeachtet sehr. Ich sah mich schon in der Zeitung, tot gefunden unter einer Hecke, und ich schleppte mich elend doch so schnell als möglich hin, bis ich an einem kleinen Laden vorüberkam, wo, dem Schilde nach, Damen- und Herrengarderobe gekauft und die besten Preise für Lumpen, Knochen und Küchenabfall bezahlt wurden. Der Herr des Ladens saß in Hemdsärmeln an der Tür und rauchte, und da viele Röcke und Hosen von der niedern Decke herabhingen und nur 2 trübe Lichter das Innere erhellten, dachte ich mir, er sähe aus wie ein Mann von ingrimmigem Herzen, der alle seine Feinde aufgehängt hätte und nun gemütlich davon ausruhte. Die bei Mr. und Mrs. Micawber erlangten Lebenserfahrungen sagten mir, dass ich hier vielleicht meine Mittel ein wenig vermehren könnte. Ich ging in das nächste Seitengässchen, zog meine Weste aus, nahm sie sauber zusammengerollt unter den Arm und kehrte wieder zu der Ladentür zurück. »Lieber Herr«, sagte ich, »ich sollte dies für einen anständigen Preis verkaufen.« Mr. Dollerby, diesen Namen führte wenigstens das Schild, nahm die Weste, lehnte die Pfeife gegen die Türpfoste, trat in den Laden, schneuzte die beiden Lichter mit den Fingern, breitete die Weste auf dem Ladentisch aus und besah sie dort, hielt sie gegen das Licht und besah sie und sagte endlich, »Was nennt ihr einen Preis für das kleine Westchen?« »Oh, das wissen Sie am besten«, erwiderte ich bescheiden. »Ich kann nicht Käufer und Verkäufer zugleich sein«, sagte Mr. Dollerby, »nennt einen Preis.« 18 Pence etwa«, sagte ich nach einigem Zögern. Mr. Dollerby rollte die Weste wieder zusammen und gab sie mir zurück. »Ich würde meine Familie berauben«, sagte er, »wenn ich 9 Pence dafür böte.« Das war eine unangenehme Weise zu handeln, weil es mir, einem ganz Fremden, die unangenehme Pflicht auferlegte, Mr. Dollerby aufzufordern, meinetwegen seine Familie zu berauben. Aber die Not drängte mich und sagte, ich wollte 9 Cent annehmen. Nicht ohne einiges Gebrumm gab Mr. Dollerby 9 Pence. Ich wünschte ihm gute Nacht und verließ den Laden, reicher um diese Summe und ärmer um eine Weste. Aber wenn ich die Jacke zuknöpfte, fühlte ich den Verlust nicht sehr. Ich sah ziemlich bestimmt voraus, dass meine Jacke zunächst an die Reihe kommen werde und dass ich den größten Teil meines Weges nach Dover im Hemd und Hosen wieder zurücklegen müssen und mich für glücklich halten musste, wenn ich noch in diesem Aufzug hinkam. Aber dennoch dachte ich nicht so viel an diese Sachen, als man hätte denken sollen. Außer einer allgemeinen Vorstellung von dem weiten Weg vor mir und von dem Burschen mit meinem Koffer erfüllte mich wohl kaum ein besonderes Gefühl meiner schwierigen Lage, als ich die Weiterreise mit 9 Pence in der Tasche wieder antrat. Über mein Verbleiben während der Nacht hatte ich mir einen Plan gemacht, den ich jetzt auszuführen Anstalt machte. Ich beabsichtigte nämlich, mich hinter die Mauer an der Rückseite meiner alten Schule zu legen, in eine Ecke, wo gewöhnlich ein Heuschober stand. Ich dachte mir, es wäre eine Art Gesellschaft, wenn ich die Knaben und das Schlafzimmer, wo ich die Geschichten zu erzählen pflegte, so nahe hätte, obgleich die Knaben nichts von meiner Anwesenheit wussten und das Schlafzimmer mir keinen Schutz bot. Ich hatte einen langen Marsch hinter mir und ich war sehr müde, als ich auf die Ebene von Blackheath hinaustrat. Es machte mir einige Mühe, Salem House zu finden, aber ich fand es endlich und fand auch einen Heuschober in der Ecke und legte mich daneben nieder, nachdem ich vorher um die Mauer herumgegangen, nach den Fenstern gesehen und alles finster und still gefunden hatte. Nie werde ich das Gefühl von Verlassenheit vergessen, als ich mich das erste Mal nur mit dem Himmel über mir niederlegte. Aber der Schlaf kam zu mir, wie er in dieser Nacht zu anderen Verstoßenen kam, gegen welche Haustüren verschlossen waren und Haushunde bellten, und ich träumte, ich läge auf meinem alten Schulbett und erzählte den Knaben in einem Zimmer und fand mich auf einmal aufrecht sitzend, während Steerforths Name mir auf der Lippe schwebte und meine Augen verwundert nach den Sternen starrten, die über mir schimmerten. Als ich mich besonnen, wo ich mich zu dieser ungewöhnlichen Stunde befand, beschlich mich ein Gefühl, das mich bewog, aufzustehen und herumzugehen. Aber der schwächere Schimmer der Sterne und die Dämmerung am Himmel im Osten beruhigten mich wieder. Und da ich noch sehr schläfrig war, legte ich mich wieder hin und schlummerte ein. Obgleich ich im Schlafe fühlte, dass es kalt war, bis mich die warmen Strahlen der Sonne und die Frühglocke von Salem House weckte. Wenn ich noch auf Steerforths Anwesenheit hätte hoffen können, so würde ich mich herumgetrieben haben, bis er herauskam. Aber ich war gewiss, dass er fort sein musste. Traddles war vielleicht noch da, doch es war sehr ungewiss und ich hatte nicht genug Vertrauen auf seine Verschwiegenheit oder auf sein Glück, so sehr ich mich auf sein gutes Herz verlassen konnte, um ihm meine Lage anvertrauen zu können. So schlich ich mich fort von der Mauer, als Mr. Creakles Knaben aufstanden und schlug die staubige Straße ein, die ich damals, als ich noch einer von ihnen war und als ich mir nicht hätte träumen lassen, einmal solch eine Wanderung anzutreten, als die Straße nach Dover kennengelernt hatte. Wie ganz verschieden war dieser Sonntagmorgen von dem alten Sonntagmorgen in Portsmouth. Zur gehörigen Zeit hörte ich die Kirchenglocken läuten, als ich mich langsam hinschleppte, und ich traf Leute, die in die Kirche gingen, und ich kam an ein oder zwei Kirchen vorbei, wo Gottesdienst war, während der Kirchendiener im Schatten des Eingangs saß oder unter dem Eibenbaum stand und mir argwöhnisch nachsah. Der Friede und Ruhe des Sonntagmorgen waren überall, nur nicht bei mir. Das war der Unterschied. Ich kam mir ordentlich schlecht vor in meinem Schmutz und Staub und mit meinen wirren Haaren. Ohne das stille Bild meiner Mutter in ihrer Jugend und Schönheit, wie sie weinend beim Feuer sitzt und meine Tante gegen sie weich wird, hätte ich kaum den Mut gehabt, noch den nächsten Tag auszuhalten. Aber es ging immer vor mir her und ich folgte. Ich legte an diesem Sonntag 23 englische Meilen zurück, obgleich nicht ohne große Mühe, denn ich war nicht daran gewöhnt. Ein oder zwei kleine Häuser mit der Überschrift »Nachtquartier für Reisende« hatten mich in Versuchung gesetzt, aber ich fürchtete, mich die wenigen Pence, die ich noch im Besitz hatte, hinzugeben, und ich fürchtete mich noch mehr vor den bösen Blicken der Herumtreiber, die ich unterwegs traf. Ich suchte daher kein anderes Obdach als den Himmel, und als ich Chatham erreichte, das bei Nacht besehen wie ein bloßer Traum von Mauern und Zugbrücken und entmasteten Schiffen in einem schmutzigen Flusse überdacht, wie Noahs Arche aussieht, kroch ich endlich auf eine Art Batterie, die grasüberwachsen über dem Wege hing und wo eine Schildwache auf- und abschritt. Hier legte ich mich neben einer Kanone hin und schlief gesund bis zum Morgen, glücklich in der Gesellschaft der Fußtritte der Schildwache, obgleich sie ebenso wenig von meinem Dasein wusste, als die Knaben von Salem House geahnt hatten, dass ich in ihrer Nähe war. Am nächsten Morgen war ich ganz steif und ganz betäubt von dem Trommelschall und dem Marschieren von Soldaten, die mich auf allen Seiten zu umgeben schienen, als ich nach der langen, schmalen Straße hinabging. Da ich fühlte, dass ich diesen Tag nur eine kurze Strecke würde zurücklegen können, wenn ich Kraft genug behalten wollte, die Reise zu vollenden, so entschloss ich mich, den Verkauf meiner Jacke zum Hauptgeschäft des Tages zu machen. Ich zog demnach die Jacke aus, nahm sie unter den Arm und fing eine Besichtigung der verschiedenen Trödelläden an. Es war ein ganz geeigneter Ort, eine Jacke zu verkaufen, denn die Händler in alten Kleidern waren zahlreich und sahen sich meistens in ihren Ladentüren nach Kunden um. Aber da bei den meisten ein oder zwei Offiziersuniformen mit den Epauletten in dem Laden hingen, so schreckte mich der vornehme Charakter ihres Geschäfts ab, und ich lief lange Zeit herum, ehe ich jemanden meine Ware anbot. Meine Aufmerksamkeit lenkte sich daher vornehmlich auf die kleineren Läden, und endlich fand ich einen, der meinen Wünschen entsprach, an der Ecke eines schmutzigen Gässchens, das an einem eingezäunten grünen Fleck voller Nesseln endete. An dem Zaune hingen ein paar alte Matrosenanzüge und verrostete Flinten- und Wachstuchhüte, während vor dem Laden mehrere Mulden mit so viel verrosteten Schlüsseln von so viel verschiedenen Formen standen, dass alle Türen der Welt damit hätten aufgemacht werden können. In diesen Laden, der niedrig und klein war und mehr verdunkelt als erhellt von einem kleinen Fenster, das alte Kleider halb verdeckten, trat ich mit klopfendem Herzen, und meine Bangigkeit wuchs noch, als ein hässlicher alter Mann mit einem grauen Stoppelbart aus einem schmutzigen Winkel vorstürzte und mich bei den Haaren packte. Er sah in seiner schmutzigen Flanelljacke ganz abscheulich aus und roch schrecklich nach Rum. Sein mit einer zerrissenen bunten Decke zugedecktes Bett stand in dem Winkel, aus dem er herausgekommen war, und dort bot ein zweites kleines Fenster eine Aussicht auf ein neues Nesselfeld und einen lahmen Esel. »Oh, was willst du?« grinste der Alte in einem alten, eintönigen Winseln. »Oh, meine Augen und Glieder, was willst du? Oh, meine Lunge und Leber, was willst du? Oh, Guru, Guru!« So sehr schüchterten mich diese Worte und vorzüglich das letzte mir Unbekannte, das eine Art Röcheln in seiner Kehle war, ein, dass ich nicht antworten konnte, worauf der Alte, der mich immer noch bei den Haaren hatte, wiederholte: »Oh, was willst du? Oh, meine Augen und Glieder, was willst du? Oh, meine Lunge und Leber, was willst du? Oh, Guru, Guru!« Was er mit einer Energie, die seine Augen aus seinem Kopf hervortreten machte, aus sich herausquetschte. »Ich wollte fragen«, sagte ich zitternd, »ob Sie eine Jacke kaufen wollen.« »Oh, lass die Jacke sehen«, rief der Alte. »Oh, mein brennendes Herz, zeig die Jacke, oh, meine Augen und Glieder, zeig her die Jacke!« Damit verließen seine zitternden Hände, welche den Klauen eines großen Vogels glichen, meine Haare, und er setzte eine Brille auf, die seine entzündeten Augen durchaus nicht verschönerte. »Oh, wie viel kostet die Jacke?« sagte der Alte, nachdem er sie besehen hatte. »Oh, Koro, Koro, wie viel kostet die Jacke?« »Eine halbe Krone«, sagte ich. »Oh, meine Lunge und Leber«, rief der Alte. »Nein! Oh, meine Augen! Oh, meine Glieder! Nein! 18 Pence, Koro!« Stets, wenn er diese Ausrufung hören ließ, schienen sich seine Augen aus ihren Höhlen hervordrängen zu wollen, und jeden Satz sprach er in einer Art Melodie, die immer dieselbe blieb und mehr einem Windstoß, der leise anfängt, immer lauter wird und wieder abnimmt, glich als einem anderen Dinge, mit dem ich's vergleichen könnte. »Gut«, sagte ich, froh, den Handel abgeschlossen zu haben, »ich will 18 Pence nehmen.« »Oh, meine Leber«, rief der Alte und warf die Jacke auf eine bretterne Wand. »Hinaus aus dem Laden! Oh, meine Lunge, raus aus dem Laden! Oh, meine Augen und Lina, Guru, Geld kriegst du nicht, wir wollen einen Tausch machen!« Nie in meinem Leben bin ich so erschrocken gewesen, aber ich sagte ihm bescheiden, dass ich Geld brauchte und dass mir nichts anderes nützen könnte, aber dass ich nach seinem Wunsche draußen darauf warten wolle und ihn nicht drängen würde. Ich ging also hinaus und setzte mich in eine Ecke in den Schatten. Und dort saß ich so viele Stunden, dass der Schatten Sonnenschein und der Sonnenschein wieder Schatten wurde und ich immer noch auf mein Geld wartete. Ich hoffe, es hat in diesem Geschäft nie einen zweiten tollen Betrunkenen gegeben, wie dieser war. Dass er in der Nachbarschaft wohl bekannt war und in dem Rufe stand, sich dem Teufel verkauft zu haben, erfuhr ich bald von den Knaben, die beständig um den Laden herumsprangen und ihm solche Äußerungen zuriefen und ihn aufforderten, sein Geld herauszubringen. »Du bist nicht arm, Charlie, wie du dich stellst. Bring dein Geld heraus, bring dein Geld heraus, für das du dich dem Teufel verkauft hast. Komm nur, es ist in der Matratze eingenäht, Charlie. Schneid sie auf und bring uns das Geld.« Diese Äußerungen und viele Anerbietungen, ihm ein Messer zu leihen, brachten ihn dermaßen auf, dass der ganze Tag eine Aufeinanderfolge von Ausfällen seinerseits und schleunigen Rückzügen der Knaben ward. Manchmal hielt er mich in seiner Wut für einen von ihnen und stürzte auf mich los mit einer Grimasse, als ob er mich in Stücke reißen wollte, dann besann er sich aber noch zur rechten Zeit auf mich und zog sich schleunigst in den Laden zurück und summte wie toll den Tod Nelsons mit einem »O« vor jeder Zeile und unzähligen »Gurus« dazwischen. Als ob das nicht schlimm genug für uns wäre, wurde ich von den Knaben, die wegen der Geduld und Ausdauer, mit der ich vor dem Laden saß, glaubten, ich gehöre dazu, mit Steinen geworfen und gar arg misshandelt. Er machte viele Versuche, mich zu bewegen, mir einen Tausch gefallen zu lassen, und kam manchmal mit einer Angel, dann manchmal mit einer Violine, mit einem dreieckigen Hut oder mit einer Flöte heraus. Aber ich wies alle diese Anerbietungen zurück und saß voll Verzweiflung da und verlangte jedes Mal mit tränenden Augen mein Geld oder meine Jacke. Endlich fing er an, mich halbpenzweise zu bezahlen, und es dauerte volle 2 Stunden, ehe ich in den Besitz eines Schillings kam. »Oh, meine Augen und Glieder«, rief er dann aus, wie er nach einer langen Weile wieder einmal zum Laden herausschielte. »Willst du für 2 Pence mehr gehen?« »Ich kann nicht«, sagte ich, »ich muss verhungern.« »Oh, meine Lunge und Leber, willst du für 3 Pence gehen?« »Ich würde für nichts gehen«, sagte ich, »aber ich muss das Geld haben.« »Oh, Guru!« Es ist gar nicht zu beschreiben, wie er diesen Ton aus sich herauspresste, während er hinter der Türposte hervor mich anlugte, so dass man nur den schlauen alten Kopf sehen konnte. »Willst du für 4 Pence gehen?« Ich war so hungrig und müde, dass ich dieses Anerbieten annahm, und als ich das Geld nicht ohne Zittern aus seiner Klaue empfangen hatte, ging ich kurz vor Sonnenuntergang hungriger und durstiger als ich je gewesen meines Weges. Aber für 3 Pence stärkte ich mich bald vollkommen und hinkte jetzt besserer Laune 7 Meilen weit. Für diese Nacht schlief ich wieder unter einem Heuschober, nachdem ich meine wunden Füße in einem Bach gewaschen und sie, so gut es ging, mit ein paar kühlenden Blättern verbunden hatte. Den nächsten Morgen führte mich der Weg durch Hopfenfelder und Obstanlagen. Die Jahreszeit war schon so weit vorgerückt, dass überall reife Äpfel glänzten und an einigen Orten hatte die Hopfenlese schon begonnen. Mir kam alles so hübsch vor und ich fasste den Entschluss, diese Nacht in dem Hopfengarten zu schlafen, denn die langen Reihen von Stangen mit den anmutig sie umwindenden Blättern kamen mir wie eine gemütliche Gesellschaft vor. Die Landstreicher waren dieser Tage schlimmer als je und flößten mir einen Schrecken ein, der mir noch frisch in der Erinnerung ist. Einige derselben waren wild aussehende Kerle, die mich beim Vorbeigehen grimmig anstierten und manchmal stehen blieben und mir zuriefen, umzukehren und mich, wenn ich ausriss, mit Steinen warfen. Ich erinnere mich noch an einen jungen Kerl, einen Kesselflicker, der ein Weib bei sich hatte. Er stierte mich beim Vorbeigehen an und rief mir alsdann mit so fürchterlicher Stimme nach, zu ihm zu kommen, dass ich stehen blieb und mich umsah. »Komm her, wenn du gerufen wirst«, sagte der Kesselflicker, »oder ich schlitze dir den Bauch auf.« Ich hielt es fürs Beste, umzukehren. Als ich näher herankam und den Kesselflicker durch meine Blicke zu beschwichtigen suchte, bemerkte ich, dass das Weib ein blaues Auge hatte. »Wo willst du hin?« sagte der Kesselflicker und packte mich mit seiner geschwärzten Hand vorn bei der Brust. »Ich gehe nach Dover«, sagte ich. »Wo kommst du her?« sagte der Kesselflicker und packte mich fester. »Ich komme von London«, sagte ich. »Auf was für einem Strich bist du?« fragte der Kesselflicker. »Bist du vom Geschäft?« »Nein«, sagte ich. »Nicht, du Kreuzsakramenter! Wenn du mir mit deiner Ehrlichkeit was vorlügen willst, so drehe ich dir den Hals um.« Er machte mit seiner noch freien Hand eine Bewegung, als ob er mich schlagen wollte, und musterte mich dann vom Kopf bis zu den Füßen. »Hast du Geld für eine Kanne Bier bei dir?« sagte der Kesselflicker. »Her damit, ehe ich mir's selbst nehme.« Ich würde ihm gewiss etwas gegeben haben, aber ich begegnete den Augen der Frau, die hinter ihm kaum merklich den Kopf schüttelte und mit den Lippen ein Nein machte. »Ich bin sehr arm«, sagte ich und versuchte zu lächeln, »und habe kein Geld.« »Was sagst du?« sagte der Kesselflicker und sah mich so scharf an, dass ich fast fürchtete, er sähe das Geld in meiner Tasche. »Wie?« stotterte ich. »Was soll das bedeuten?« sagte der Kesselflicker, »dass du meines Bruders Seidenhalstuch trägst. Gib's her!« Mit diesen Worten riss er mir das Halstuch ab und warf es der Frau zu. Die Frau brach in ein Gelächter aus, als ob sie das für einen schlechten Witz halte, und warf es mir wieder hin, wobei sie wieder wie vorhin nickte und mit den Lippen das Wort »fort« machte. Ehe ich aber antworten konnte, riss mir der Kesselflicker das Tuch wieder aus der Hand, wendete sich mit einem Fluch zu der Frau und schlug sie zu Boden. Ich werde nie vergessen, wie ich sie rücklings auf die Steine hinstürzen und sie da liegen sah, den Hut von dem Kopf gefallen und das Haar ganz weiß vom Staube, und wie ich aus der Ferne mich umschaute, saß sie neben der Straße und wischte mit einem Zipfel ihres Tuchs sich das Blut aus dem Gesicht, während er unbekümmert weiterging. Dieses Abenteuer schüchterte mich so ein, dass ich später, wenn ich solche Leute kommen sah, mich versteckte, bis sie vorbei waren, was so oft geschah, dass es meine Reise sehr verlängerte. Aber in dieser und allen anderen Bedrängnissen meiner Reise hielt mich die fantastische Vorstellung von meiner Mutter in ihrer Jugend, ehe ich in die Welt kam, aufrecht. Sie wich nicht von mir. Das Bild schwebte zwischen den Hopfenranken, als ich mich zum Schlummer niederlegte. Es war früh beim Erwachen. Es blieb bei mir den ganzen Tag. Es hat sich seitdem immer mit der sonnig-hellen Straße Canterbury oder mit seinen alten Häusern und Toren und dem stattlichen altersgrauen Dome unzertrennlich verbunden. Als ich endlich auf die kahlen Weidendünen bei Dover kam, erheiterte es die öde Landschaft mit Hoffnung, und erst als ich dies erste große Ziel meiner Reise erreichte und am sechsten Tage meiner Flucht wirklich den Fuß in die Stadt setzte, wich es von mir. Denn seltsam genug, als ich mit zerrissenen Schuhen, staubig, sonnenverbrannt und nur halb bekleidet in der so lange ersehnten Stadt stand, schien es wie ein Traum zu verschwinden und mich mutlos und hilflos zurückzulassen. Ende von Abschnitt 1.